WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute auch wieder freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Carmen. Und Carmen ist 33. Guten Morgen, Carmen. Guten Morgen. Carmen, weswegen rufst du an? Ja, mein Mann, ich wurde von meinem Mann verlassen am 1. Juni diesen Jahres. Bin aktuell ganz schlimm in der Kokainsucht drinne. Mhm. Habe aktuell Kontakt mit 4 Männern, sexuellen Kontakt, aber möchte eigentlich nur meinen Mann zurück. Weiß nicht, wie ich aus allem, wie ich einen Neustart anfangen kann. Also so wie es aussieht, will mein Mann mich halt nicht wieder zurückhaben. Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen? 9 Jahre. 9 Jahre? Habt ihr Kinder? Nein, keine. Wie kam es zu der Trennung? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ja, die letzten Jahre ging es halt immer, ich war spielsüchtig, schon bevor er mich kennengelernt hatte, habe dann aufgehört mit dem Spielen, weil ich nicht mehr, also weil er mir halt das gegeben hat, was ich brauche, so. Und er wurde dann schwer krank, bin wieder spielsüchtig geworden, dann fing halt der Streit an und vor 3 Jahren gab es halt einen großen Knall, da ist er fremdgegangen, also er ist, hat sich mit Prostituierten getroffen. Mhm. Und ist selber dann irgendwie anscheinend börsensüchtig, spielsüchtig geworden, hat gesagt, er will nicht mehr. Wir hatten dann auch 3 Jahre lang keinen Sex seit Ende 2012. Mhm. Und wann fing das denn bei dir mit der Kokainsucht an? Ja, erst letztes Jahr. Also ich bin eigentlich noch relativ frisch dabei. Seit September ungefähr letzten Jahres habe ich das erste Mal Kokain konsumiert. Ja. Und, aber das hat er dann ja mitbekommen. Also ich habe dieses Jahr vor ihm, weil ich wollte eigentlich, dass er mir da raushilft. Wir hatten Streit gehabt. Ich habe vor ihm, also nach einem Streit, das Kokain ausgepackt. Er wusste davon gar nichts. Mhm. Habe mir 2 Lines gelegt und habe vor ihm gezogen. Mhm. Ja. Was ist denn jetzt final passiert, dass ihr seit dem 1.6. getrennt seid? Gab es da ein besonderes Ereignis noch? Nein, also morgens hatten wir ein bisschen Streit, da ging es irgendwie nur ums Auto, dass ich halt Geld brauche und er war irgendwie komisch, ich wollte mit ihm reden, habe ihm seinen Schlüsselbund weggenommen, weil ich halt hilflos war, weil ich nicht an ihn rangekommen bin, habe gesagt, hier, du setz dich jetzt hin, rede mit mir. Mhm. Und da hat er gemeint, kriege ich meinen Schlüssel wieder? Da habe ich gesagt, nein, ich möchte erst, dass du mit mir redest, der mit mir sprichst. Und dann ist er aus der Tür raus und hat mir mittags eine E-Mail geschrieben, dass er nicht wieder zurückkommt. Und das ist alles, was ich von meinem Mann gehört habe. Nichts mehr seitdem? Ja, eine E-Mail, dass er gerne irgendwann mal für 4 Stunden seine Wohnung haben möchte, damit er seine Sachen abholt, weil alles noch hier ist seit Mai, seit 1. Juni. Hat er die Sachen geholt? Nein, nein. Wo lebt er denn jetzt? Bei seiner Mutter. Aber wie lange habt ihr zusammen gewohnt? Auch 9 Jahre. Das heißt, sein ganzer Haushalt, seine Papiere, alles ist da. Alles ist hier und das macht mich verrückt. Und das interessiert ihn aber auch nicht, dass nicht abgeholt wird. Anscheinend. Ich schreibe ihm jeden Tag 3-4 SMS, dass ich auch einen Abschluss für mich brauche. Und ich komme nicht an ihn ran in seiner Firma. Mhm. Er arbeitet bei einer Bank und da sagt man mir schon an der Rezeption, wir glauben nicht, dass ihr Mann nach unten kommen wird, wenn wir sie anmelden. Also ist das da schon rund? Ja, anscheinend schon. Er will nicht. Er will keinen Kontakt. Er entsorgt mich wie ein Stück, ich komme mir wirklich vor wie Müll. Wie finanzierst du deine Kokainsucht? Momentan ist es so, dass ich halt alles irgendwie hier zu Geld gemacht habe, wie mein Ehering, der sehr wertvoll war. Da habe ich ein paar 1.000 Euro dafür bekommen. Mhm. Und ich schlafe aktuell auf dem Boden, habe keinen Kleiderschrank mehr. Weil du den Kleiderschrank verkauft hast? Ja. Ach. Genau. Du arbeitest nicht? Nein, ich habe in der ganzen Ehe habe ich eigentlich nur 450 Euro Jobs gehabt. Was waren das für Jobs? Als Kinder, also als Nanny. Mhm, mhm. Und was hast du vorher gemacht, vor der Ehe? Ich war als Escort-Frau tätig und so habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Ah. Ja, also zwischen meinem 18. und 23. Lebensjahr habe ich im Escort gearbeitet, habe also mit Männern geschlafen für Geld. Ich wollte gerade sagen, Escort klingt immer so ein bisschen schick, aber letztendlich ist es eine Prostitution. Ja, ist es. Mit wie vielen Männern hast du Sex gehabt? Also für Geld? Ich würde mal schätzen, zwischen 500 und 800. Mhm. Und danach, nachdem du mit dein Mann war Kunde bei dir? Mein Mann war Kunde bei mir. Das war mein letzter Kunde, den ich hatte, ja. Ja. Also nein, einmal in der Ehe habe ich noch einen Kunden gehabt, ja. Bist du nicht versucht, jetzt, wo du so in der Zwickmühle steckst, wieder in diesen Job zu gehen? Ja, ich habe auch Anzeigen geschaltet gehabt und habe es aber, ich bin zum Hotel gefahren. Wir haben Champagner getrunken und ich habe angefangen zu heulen und habe das Hotelzimmer verlassen. Ah, es geht nicht. Es geht emotional gar nicht. Ich habe zwar Kontakt momentan mit 3-4 Männern sexuell, aber zu allen habe ich, was heißt Gefühle, aber sie bezahlen mich nicht dafür. Ist die Sexualität eine Art Kompensation für dein Unglück? Ich sehne mich halt nach Liebe, nach Geborgenheit und... Eigentlich nur von meinem Mann. Also ich möchte eigentlich nur meinen Mann eigentlich zurück und eben diese Geborgenheit und die Liebe findest du ja nicht in dieser Sexualität, die du da gerade lebst. Das stimmt auch, ja. Aber man kuschelt ja schon danach. Also das ist eine Illusion. Ja. Ne? Das weißt du besser als ich. Ja, aber es ist halt schon anders, wie wenn mich Männer da. Also das kann ich trennen. Mhm. Also wenn ich mit Männern für Geld schlafe eigentlich. Dann ist so bei mir ein Hebel um, dann bin ich halt die Carmen, ja. Mhm, und ich bin nicht ich. Wie viel Jahre insgesamt warst du spielsüchtig? Viele Jahre. Viele Jahre. Also ich habe angefangen mit 19 ungefähr, wurde ich spielsüchtig. Mhm. Bis 23 und dann habe ich wieder angefangen mit 25 bis 28. Ich frage, hast du auch Schulden aufgrund der Spielsucht? Ja, fast 900.000 Euro. 900.000 Euro? Ja. Also ich habe auch... Da ist man doch eigentlich privat, muss man doch Privatinsolvenz anmelden. Wie? Ja, ich habe die bei einem privaten Mann, das war auch ein Kunde von mir. Den habe ich damals mit 21 kennengelernt und ich habe halt mir Sachen auf, Lügen... Ich habe da Schulden, habe ich ihm gesagt. Ich habe da Schulden. Ich habe einen Zuhälter, der Geld von mir will. Und der muss dieser Mann ja ein sehr wohlhabender Mann sein. Ja, war er. Also er war sehr verliebt in mich und ich habe das leider ausgenutzt. Ich bereue das auch zutiefst. Und diese 900, wir machen uns diese Zahlen mal klar. 870.000 Euro, genau. Die stehen noch da als Schulden bei ihm in seinen Büchern. Also 40.000 habe ich abbezahlt. Das schaffst du doch nie, so viel Geld abzuzahlen. Ja, ich zahle auch seit 3-4 Jahren gar nichts ab. Und er meldet sich gar nicht? Doch, wir haben eigentlich regelmäßigen E-Mail-Kontakt, so im Monat einmal. Er wollte mich mal erschießen, also wirklich. Er hat mir E-Mails, Droh-E-Mails geschrieben, damals vor 7-8 Jahren, als herausgekommen ist, dass ich ihn wirklich nur belogen habe. Dass er mich halt umbringen lässt, etc. pp. Und dann hat mein Mann halt mir geholfen, da rauszukommen. Also das alles mit Anwälten zu regeln. Da hat mein Mann sehr viel Geld investiert für mich. Mein Gott, Carmen, was bilden sich um dich herum wahnsinnige Geschichten? Ja, das ist ja ungeheuerlich. Ich weiß. Und die Grundgeschichte ist, dass du deinen Mann wieder haben willst. Du aber komplett im Koks hängst. Wie viel konsumierst du pro Tag? Also das... geht, also ich finde, es geht noch. Es sind, ich hole mir meistens 0,5 Gramm und dann... Pro Tag oder wie? Nein. Oh. Also ich komme eigentlich 2,5 Tage damit aus. Mhm. Ich finde, zwei Sachen sind ganz, ganz gewichtig. Einmal, dass du von dieser Sucht runterkommst. Ich weiß. Das ist ungeheuer gewichtig, finde ich, wichtig, weil dein ganzes Leben sich sonst verändern kann. Das weißt du, du bist ein Suchtmensch, du weißt, was es bedeutet, eine Sucht zu haben. Ich weiß. Und das andere ist, vielleicht zu lernen, zu akzeptieren, dass dein Mann dich zunächst nicht will. Er geht ja jedem Gespräch aus dem Weg, jeder Auseinandersetzung aus dem Weg. Das ist natürlich hart und schlimm, aber du kannst ja nicht da stehen und betteln und klammern und weiß ich was tun. Ich weiß, ja. Das heißt, ich habe jetzt seit 2 Tagen nichts konsumiert, bin auch jetzt also in den letzten 2 Tagen in ein ziemliches Loch reingefallen. Das kommt ja dann meistens. Ich habe 5-6 Wochen wirklich hart, also jeden Tag. Mhm. Also aufgestanden. Na, das Schlimme ist, dass du ein Mensch mit einem Suchtpotenzial bist. Das heißt, wenn du in einer Sucht schon mal Karriere gemacht hast, in Anführungszeichen, ist die Gefahr, dass du in eine andere Sucht genauso schnell reinkommst. Ja. Das heißt, da musst du alles in die Wege leiten, um das zu stoppen. Und ich weiß nicht wie, weil ich habe niemanden. Mein Mann war alles für mich. Ja, das ist immer schlimm, wenn man komplett auf eine Person fixiert ist. Und wenn die Person dann wegbricht, egal wegen was, steht man komplett alleine da. Gut, auf jeden Fall gut, dass du angerufen hast. Ich möchte, dass du jetzt eine gute psychotherapeutische Beratung von meiner Psychologin bekommst. Ich finde, dass du so etwas angehen musst. Denn dein ganzes Leben, wie du es mir gerade beschrieben hast, das ist ja ein Extrem, jagt ja das andere. Und das hinterlässt natürlich auch die Spuren in der eigenen Seele und Psyche. Ja, ich bin ja auch hier, ich habe mir auch einen Psychologen hier aufgesucht. Ich finde, das Problem ist halt, dass ich danach noch schlimmer fährt, dass es mir noch schlechter geht, wenn ich ein Gespräch hatte, weil ich nirgendwo Kraft finde, um das zu verarbeiten. Sagen wir so, dann bist du bei dem falschen Psychologen. Okay. Den Anspruch hätte ich oder habe ich an einen Psychologen, einen Psychiater, dass wenn ich zu dem gehe und es mir schlecht geht, dass ich da einen Halt finde und mit dem zusammen versuche, mein Leben zu stabilisieren. Wenn es dir danach noch schlechter geht, dann ist das nicht der richtige Mensch für dich. Okay. Ich habe eine tolle Psychologin hier heute Nacht. Und du kannst mir vertrauen, dass sie dir jetzt die entsprechenden guten Ratschläge geben wird. Wie die umzusetzen sind, das musst du dann morgen, ab morgen früh dann sehen, wie du es in deinem Leben realisierst. Mhm. Die Psychologin heißt Sabine. Sabine, okay. So, die ruft dich jetzt zurück, Carmen. Das heißt, du musst auflegen, sie ruft dich zurück. Ich wünsche dir sehr, sehr, dass du irgendwie wieder auf eine Linie kommst und du dein Leben geregelt bekommst. Ja, auch, das wünsche ich mir. Auch irgendwie perspektivisch, dass du wieder in einen Job gehst und nicht in den alten Job. Ich glaube, dass dieser alte Job dich nur noch weiter runterzieht. Mhm. Okay, alles klar. Liebe Carmen, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. 0800 220 5015. Mohammed, ne? 26, guten Morgen. Stimmt das? Ja, hi. Hi, Jürgen. Ja, hallo Mohammed. Hallo Mohammed, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Ja, weswegen rufst du an? Ach ja, meine Geschichte. Ich rufe gerade aus dem Libanon an. Wir sprechen zu dir aus dem Libanon. Ah, du rufst aus dem Libanon an? Genau. Warum rufst du an, aus dem Libanon? Weil ich mich im Libanon befinde, unfreiwillig. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang in Deutschland verbracht und wurde dann letztendlich abgeschoben. Wann? Also das war 2012, also ich befinde mich jetzt seit 3 Jahren hier. Und wie lange hast du in Deutschland gelebt vorher? Also in den 90ern, da entschied mein Vater aufgrund des Bürgerkrieges und der wirtschaftlichen Not nach Europa, also nach Deutschland. Also seit den 90ern. Und da warst du? Da war ein Jahr dazwischen. Ein Jahr dazwischen, 97, da sind wir wieder zurückgereist und da war ich dann wieder ein Jahr lang in Libanon. Und über Umweg, Schweiz, Belgien, Frankreich, Italien, wieder nach Deutschland. Mhm. Also man kann sagen, 22 Jahre. Also ich bin 26 Jahre alt. Also war für dich Deutschland quasi die Heimat geworden? Ja, doch. Das kann man sagen, nach 22. Warum? Im Alter von 26 Jahren. Ja, warum bist du abgeschoben worden? Aufgrund meiner Straffälligkeit in Deutschland. Ah, was hast du gemacht? Also das hat damit angefangen mit der jugendlichen Leichtsinn, so, da hat man einfach Sachen gemacht, die, wie soll ich sagen, Spinnereien und solche Sachen. Und dann später wurde das dann. Wie, nee, sag mal, was für Sachen du gemacht hast im jugendlichen Leichtsinn. Im jugendlichen Leichtsinn, da sind wir in das verlassene Gebäude eingebrochen und auch so Maistreich ähnlich, also da gibt es diese Maistreiche und haben wir auch Sachen gemacht, die Okay, das klingt jetzt noch harmlos, aber es muss ja auch dann was Schlimmeres vorgefallen sein. Was ist Schlimmeres vorgefallen? Ja, aus finanzieller Not dann irgendwann gab es dann einen Raubüberfall. Ein Raubüberfall? Genau. Was hast du gemacht genau? Wen hast du überfallen? Das waren Tankstellen und ich habe damals alleine gelebt und ja, mit Geld konnte man damals noch nicht so umgehen. Und Wie viele schwere Straftaten gab es? Also, ich habe sie nicht gezählt, aber es müssten, also schwere Straftaten, drei. Drei? Drei schwere Straftaten. Ich wurde für zwei verurteilt. Die dritte, das war ein Ladendiebstahl und da wurde es handgreiflich, da gab es. Sind Menschen verletzt worden bei deinen Straftaten? Nein. Sie haben, kann ich mir gut vorstellen, einen psychischen Schaden davongetragen. Ein Schock, die aber, Tankstellenbetreiber ja, zum Beispiel. Schock. Das kann ich mir gut vorstellen, ja, das doch. So, nun werden viele Leute sagen, Mohammed, selbst schuld, dass du abgeschoben wurdest. Wie siehst du's? Also, wenn man das jetzt prozentual ausdrücken würde, zu 80%, ja. Siehst du auch so? Ja. Und ärgerst dich wahrscheinlich total darüber. Ärgert sich, weil die Einstellung, die ändert sich ja mit der Zeit. Man ist ja damals nicht so wirklich reif gewesen und auch nicht. Das heißt, wie denkst du heute über deine Straftaten? Reue würde ich schon sagen, dass da ja. Konsequenzen zu, man erträgt ja die Konsequenzen und die Konsequenzen sind für mich eigentlich schon hart. Also wie war denn das damals? Bist du hier erst in den Knast gekommen und dann abgeschoben worden? Oder wie? Ja, die erste Verurteilung, das war eine Jugendstrafe zu 3 Jahren und 6 Monaten. Davon habe ich 2 Jahre und 6 Monate abgesessen. Dann wurde ich entlassen. Und dann war ich allein auf mich gestellt. Ich habe eine eigene Wohnung gehabt. Da hat das finanziell nicht so sehr geklappt. Da kamen die anderen Straftaten, diese Raubüberfälle. Und dann wurde ich zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren wurde ich abgeschoben. Also das ist ja funktioniert so, dass da ein Ausländer die Halbstrafe absitzen muss, die halbe Strafe absitzen muss und dann abgeschoben wird. Wie wird man dann abgeschoben? Wie geht das? Wird man in ein Flugzeug gesetzt und tschüss oder wie geht das? Naja, da kommen die erstmal lokale Polizei, die bringt dich dann zum Flughafen, also die holt dich im Knast ab, dann gibt es da irgendwelche Formalitäten wegen der Abschiebekosten und solche Sachen. Und die führt dich dann vom Gefängnis dann an den Frankfurter Flughafen und dann kommt die Bundespolizei, die durchsucht dich und diese Sachen, dann setzen sie dich hinten in ein Flugzeug und dann geht es dann direkt auch dahin, wo du angeblich deine Heimat hast. Und das war Libanon bei dir? Das war der Libanon. So, wie geht denn das? Du kommst dann im Libanon an. Erstmal ist das ja eigentlich schön, wenn man entlassen wird aus dem Gefängnis, weil das Gefängnis ist ja nicht so angenehm. Ja, daher meine Frage. Du kommst dann im Libanon. Ich durfte auch da meine Familie kennenlernen, die ich hier im Libanon hatte oder habe. Lass mich fragen, sonst kommen wir nicht weiter. Die Leitung, du hörst mich immer ein bisschen zeitversetzt, deswegen können wir nicht so schnell miteinander reden. Wie ist das? Kommt man dann im Libanon, oder bist du dann im Libanon angekommen und niemand war da oder hat dich jemand in Empfang genommen? Doch, da hat mich meine Mutter, die ich seit dem 7. Lebensjahr nicht gesehen hatte, empfangen ja. mit ihren Geschwistern, also meinen Tanten. Und die erste Zeit, da war mir nicht so bewusst, dass dieses Land, also wie soll ich sagen, es ist fremd. Anders, sehr viel anders als Deutschland. Ja. Also, aber immerhin hattest du noch deine Mutter, Gott sei Dank. Gott, ja, ich kannte diese Person nicht eigentlich seit dem 7. Lebensjahr. Ach so. Es war erstmal eine Fremde für mich und doch, langsam hat man sich kennengelernt und auch ich bin bei ihr dann eingezogen. Meine Oma hat mir angeboten, dass ich bei ihr einziehen darf. Was? Ich habe mich für meine Mutter entschieden, weil die auch ja. mit ihr näher zu mir stand. Was machst du seitdem im Libanon? Also nicht viel, ehrlich gesagt. Also ich kann mich hier nicht integrieren, weil ich immer noch, es ist ein fremdes Land. Mittlerweile beherrsche ich die Sprache und ich springe halt immer von Gelegenheitsjob zum nächsten. Bist du im Libanon auch straffällig geworden oder hast krumme Sachen gedreht? Nein, da habe ich eine saubere Akte. Ja. Sag mal, du hast gerade gesagt, du warst einmal damals im Gefängnis und bist entlassen worden in Deutschland. Wenn es bei dem einmal geblieben wäre, hätte man dich dann nicht abgeschoben? Naja, das Verfahren lief ja schon von 2007 an. Und da waren ja die ersten Straffälligkeiten. Und da ich ja keine Dokumente hatte, die ausweisen, dass ich ein libanesischer Staatsbürger bin, konnten mich zu dem Zeitpunkt nicht abschieben. Ach so, das heißt, das war da auch schon. Das hat dann bis 2012 gedauert, bis die Identität geklärt haben oder festgestellt haben. Und also, ja. Ich verstehe. Ja. Hast du jetzt heute Einreiseverbot in Deutschland? Genau, das ist das Einreiseverbot für die Schengen-Staaten, ein unbefristetes. Ich müsste einen Antrag stellen, damit das befristet wird. Und dann könnte ich wieder also ein Visum ersuchen bei der Botschaft. Das klingt ziemlich düster. Das heißt, du wirst die nächste Zeit voraussichtlich nicht in die Europäische Union, also in den Schengen-Bereich beziehungsweise nach Deutschland kommen können. Ich bin ja verheiratet einer Deutschen und es ist auch ein Kind unterwegs. Also ich habe auch meine Geschwister in Deutschland und meinen Vater und einen Stiefsohn. Warst du damals schon verheiratet, als du abgeschoben wurdest? Nein, ich habe Paula kennengelernt, als ich im Libanon war. Du hast Paula kennengelernt, nachdem du schon im Libanon warst? Genau. Wo hast du sie kennengelernt? Das ist so eine langjährige Freundin meiner Schwester und wir haben uns gut verstanden und gleich gemocht. Aber sie lebte zu der Zeit in Deutschland? In Deutschland, da kam sie mich besuchen und haben uns lieben gelernt sozusagen. Und wäre denn das jetzt für dich eine Möglichkeit, wieder nach Deutschland zurückzukommen, durch die Ehe und durch das Kind? Die Chancen stehen besser, ja. So. Jetzt Hand aufs Herz. Hast du die Frau nur genommen, um wieder zurückzukommen? Hand aufs Herz. Das war in den ersten Tagen so der Gedanke, doch, weil ich diese Person ja kannte, nur durch Videotelefonie, Internet und solche Sachen, aber als sie dann schließlich bei mir war, ja. habe ich sie in mein Herz geschlossen und und da ist ja auch ein Kind unterwegs, das muss ja auch schon was heißen irgendwie. Aber deine Frau ist jetzt wieder in Deutschland. Ne? Genau, ja. Sie will das Kind in Deutschland zur Welt bringen, weil da sie also das auch rosiger aussieht, als wenn sie es hier im Libanon. Ja, das glaube ich auch. Mohammed, das ist, genau. ein Fall, den man so mal in der Zeitung liest, aber man hört das gar nicht so sehr. Du hast hier Scheiße gebaut, du bist erstmal zu Recht abgeschoben worden, du bereust es jetzt und es wäre ja schön, wenn du nochmal eine Chance bekommen könntest bei uns. Ja, das ist ja schon eine gute Sache. Ja. vielleicht stehen die Sterne ja gar nicht so schlecht aufgrund der Eheverbindung. Das denke ich auch. Aber ja. Dann musst du dich wirklich, da musst du dir wirklich vornehmen, dass du dich absolut korrekt hier verhältst und vorbildlich auch für dein Kind bist. Naja, man hat ja aus seinen Fehlern irgendwie gelernt. Doch einiges gelernt. Ja. Gut. Dann danke ich dir für den Anruf aus der fernen, fernen arabischen Welt. Genau. Und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Und ich finde gut, dass du sagst, ich habe gelernt aus meinen Fehlern und dann guckt man nach vorne und macht jetzt ein besseres Leben. Dazu wünsche ich dir wirklich viel Glück. Ich wollte noch eine Sache loswerden, ich wollte noch sagen. Dass ja? Ja, Paul hört ja jetzt zu und ich möchte einfach sagen, dass ich sehr, sehr liebe. Ah, das ist ja nett. Die Schwester vermisse und den Vater. Sehr gut. Lieber Mohammed, alles Gute. Tschüss. Danke dir. Ciao. Leitung war ein bisschen schlecht, aber ich glaube, wir haben ihn doch ganz gut verstanden. Hier ist Karin. Karin ist 61. Guten Morgen, Karin. Hallo, Domian. Hallo, Karin. Du rufst nicht aus dem Libanon an, das höre ich schon. Das ist ziemlich klar. Nee. Ich rufe aus den deutschen Landen an und ich bin froh, dass ich mit dir mal wieder reden darf. Du hast mir schon vor einigen Jahren geholfen, als mein Henry mit seinen 57 Jahren Muskelschwund erkrankt ins Nirvana gegangen ist. Mhm. Und ich, jetzt bin ich aktuell bin ich neunfache Oma. Oh, Gratulation. Deutsche Pensionärin. Mhm. Frühzeitig, ist ja egal. Ich habe mit 12 Jahren meinen Arm verloren. Dadurch kam ich nach, mit 13 Jahren ist mein Papa gestorben. Mhm. Schon ein schwieriges Leben gehabt als Jugendliche. Wieso hast du nicht? No. Vorher schon ein ganz schwieriges, weil ich bin das siebte Kind. Mhm. Meine Eltern haben sich geliebt, aber die konnten auch nicht miteinander und auch nicht ohne. Mhm. Die haben 7 Kinder gekriegt, dann haben sie sich scheiden lassen, dann waren sie geschieden, dann waren sie ein Jahr verheiratet, haben sich wieder scheiden lassen. Und da war ich aber schon auf der Welt, ja. Wieso hast du als so junges Kind, Mädchen, deinen Arm verloren? Weil ich mit dem Fahrrad mal in eine Stadt fahren sollte und gucken, wo meine Mutter ist. Und da ist ein Unfall passiert? Da ist ein Unfall passiert, dabei ist ein LKW. Hm. Der da im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, Akkord fahren musste und der nicht mehr an seinen Anhänger gedacht hatte, den er noch hinten dran hatte. Mhm. Ja, und dann... Da warst du 12 Jahre alt. Da war ich 12, ja. So, jetzt müssen wir den Bogen mal zu jetzt kriegen, warum du jetzt anrufst. Weil ich jetzt aktuell nicht mehr weiß, wie ich als Witwe meines geliebten Mannes und als neunfache Oma, wovon 6 Enkelkinder in Amerika sind, weil ich habe 3 Kinder und alle meine 3 Kinder haben es wohl scheinbar zu Hause nicht so ganz schlimm gefunden und haben auch 3 Kinder bekommen. Mhm. So, und eine Urenkelin habe ich auch schon mit meinen 61. Mhm. Also der deutsche Staat ernährt mich, obwohl ich auch viel gearbeitet habe. Ja. Viel. Also ich war mit 19 schon zweifache Mutter, gewollte Mutter. Jetzt sag mal den Grund deines Anrufes. Ich bin von Berlin weggezogen, bin auf so einen kleinen Ort gezogen. Ja. Und für meine 2 Hunde, die ich damals hatte. Hab Menschen hier kennengelernt. Mhm. Und hab mich hier gar nicht so dann ganz dolle wohl gefühlt. Ja. In diesem kleinen Kaff hier. In dem du jetzt immer noch lebst? In dem ich jetzt immer noch lebe, ja. Ja. Und das ist eine Eigentumswohnung, nicht meine Eigentumswohnung. Und jetzt hat ein Besitzer, also diesen Mann habe ich kennengelernt, weil er hat einen Labrador, einen großen Hund. Und der wird bald 75 Jahre alt. Ich bin das siebte Kind und ich habe noch 3 lebende Geschwister. Karin, jetzt machen wir mal einen Versuch. Ich weiß immer noch nicht, warum du anrufst. Sag's mal gerade raus. Ja, weil ich nicht weiß. Ich hatte nach dem Tod meines Mannes, Henry. Wie lange liegt das jetzt genau zurück? Das war am 5. März 2008. 2008, okay. So. Da hatte ich drei, kurzzeitig eine nur einmalige sexuelle Fälle. Ich bin arm amputiert, ich bin eine hübsche Frau, ich bin aber arm amputiert. Darf ich Geld, ich bin selbstbewusst, ich bin Autofahrerin, ich fahre, Henry und ich, wir sind mit unseren drei Kindern, Hund und Anhänger nach Griechenland gefahren. Ja, wir hatten... Karin, ich helfe dir, glaube ich, mal ein bisschen. Ich hab's im Gespür. Hast du dich neu verliebt? Und ist dir das peinlich? Der Mann... Es gibt einen neuen Mann. Wir tasten uns mal langsam vor jetzt. Es gibt einen neuen Mann. Eventuell, in deinem Leben, eventuell. Ich frage mal ganz einfach, jetzt fällt es vielleicht leichter zu sprechen. Ist dir das ein bisschen peinlich, dass da ein neuer Mann ist? Ich weiß nicht, was meine Kinder von mir erwarten. Die wissen davon noch nichts. Doch, ein bisschen. Die wissen, dass ich mit dem nicht ins Bett gesprungen bin. Noch nicht? Nee. Wie lange kennst du denn diesen neuen Mann? Seit fast 2 Jahren laufen wir hier draußen rum und er ist ein netter Mensch. Aber also wir haben uns eigentlich nur über die Hunde ein bisschen laber. Ja, aber wenn du ganz tief und ehrlich in dein Herz schaust, bist du schon ein bisschen mehr hingezogen zu diesem Mann. Also ich glaube, dieser Mann hat einen Draht zu meinem toten Vater. Ja, das bedeutet, dass du eine enge Verbindung zu ihm spürst. Aber seine Lebensgeschichte macht mir Angst. Warum? Also 17 Jahre lang als in Bautzen, nicht nur in Bautzen, also seine Lebensgeschichte macht mir Angst. Was hat er denn 17 Jahre in Bautzen gemacht? Er war ja nicht hintereinander 17 Jahre, aber 17 Jahre seines Lebens war er inhaftiert. Ach so. Nicht am Stück. Warum? Weil er eine ziemlich komplizierte Lebensgeschichte auch hat. Na, wenn man 17 Jahre inhaftiert ist, wenn auch nicht am Stück, gibt es so ein paar Sachen, die man in einem Satz sagen kann. Hat er einen Menschen umgebracht? Nein, sowas alles nicht. Nein. Raubüberfälle? Nein, aber Scheckbetrug und weiß ich nicht, so Kindereien mit 14 oder was bei deiner Mutter. Ah, deshalb hast du gerade auch gesagt, ich bin eine wohlhabende Frau. Und du hast Sorge, dass... Ich fühle mich wohlhabend, ja. Okay, und du hast eventuell Angst, dass dieser Mann etwas im Schilde führt? Nein. Also du hast nicht Angst, dass der an dein Geld will? Nein, überhaupt nicht. Du antwortest mir auch nicht so klar auf die Frage, ob du verliebt bist. Kann ich auch nicht beantworten, weil mein Henry noch, als mein Mann 60 geworden wäre, habe ich mir eine Biene auf meiner noch rechte Hand, ich habe ja nun auch eine Hand, auf seinem Geburtstag, weil als er sah ich zuging, flog mit mir eine Biene raus und ich hatte früher Panik vor Bienen und ich lebe nicht schlecht. Ich habe einen kleinen Twingo, ich habe hier meine Miete, ich zahle meine Krankenkasse, ich war mal Beamtin, habe Staubsauger früher verkauft und was ich alles gemacht habe in meinem Leben. Aber ich möchte keinen falschen Menschen mehr an meinen Körper lassen. Keine falschen Menschen an deinen Körper lassen? Falsche Menschen, ja. Was sind denn falsche Menschen? So für eine Nacht oder was weiß ich. Aber der Mann beschäftigt sich ja mit dir jetzt auch schon länger, nämlich 2 Jahre. Nee, 2 Jahre. Also 2 Jahre kennen wir uns von draußen. Gut. Hast du denn den Eindruck, dass er sich in dich ein bisschen verguckt hat? Oder ein bisschen kann sehr? Kann ich nicht. Er ist einfach ein netter Mensch, der hier schon länger lebt wie ich, 10 Jahre, und ich lebe hier erst 2 Jahre. Und und ich habe aber meine Enkelkinder, ich habe meine 3 Kinder, die auch immer wieder irgendwelche Notfälle haben, wo sie Mama anrufen. Und es geht nicht nur um Geld. Ich weiß nicht, was mein Henry da... Nee, Henry ist tot. Der ist so... Ja, aber lass mich mal sagen, ich glaube, das ist nämlich auch noch so ein Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Oder gibt es doch auch einen großen Vorbehalt und ein... ja, fast ein schlechtes Gewissen, dass du das wegen Henry, deinem verstorbenen Mann, nicht tun kannst, dich auf einen neuen Mann einlassen? Ja. Ja. Henry ist 2000... Ich kann ich gerade gar nicht verstehen, ja. Henry ist 2008 gestorben. Ja. Mhm. Mit meiner Hilfe. Mit deiner Hilfe? Ja, ich musste den Professor anschreien, der soll sich mal an die... an die, wie sagt man jetzt, Patientenverfügung halten, die er selbst entwickelt hatte. Ah, ja. Also, da sind schlimme Sachen geschehen und tiefe Erinnerungen sind da noch wahrscheinlich sehr wach. Eine große Liebe. Ja. Aber ich finde dennoch, ich sag nochmal, 2008 ist das gewesen. Es dürfte deshalb keine Barriere geben, sich auf einen neuen Menschen einzulassen. Ich finde das moralisch völlig in Ordnung. Und wahrscheinlich würde dein geliebter Henry, wenn er sprechen könnte jetzt von oben, würde auch sagen, mach es dir schön, mach es so, dass du gut lebst. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, meinst du, er würde sagen, lass die Finger von allen anderen Männern? Der spukt hier immer noch rum. Was sagt er dir denn? Komm zu mir. Ist er das oder ist es deine eigene Psyche und Seele, die so schwer trauert? Ich glaube, ich bin das. Ich glaube das auch. Das klingt sehr nach einer nicht gut verarbeiteten Trauer. Ich war in einer Trauergruppe, ich habe alles gut verarbeitet, aber ich habe einfach Angst. Angst vor was? Ich bin ein bisschen ballerballer in der Birne. Nee. Du bist nur zerrissen und sehr verspannt. Und ja, verspannt, das kann sein, ja. Ja. Du warst in einer Trauergruppe. Ja. Und mit einer Dame, der helfe ich immer noch ganz dolle, die ist jetzt 78 oder 8. Weißt du, Karin, manchmal reichen... Oh, jetzt ist das umgekippt, oder? Mein Fuß, ich habe so eine Thrombose, weil ich zu oft nach Amerika fliege. Ach so, okay. Manchmal reichen Trauergruppen nicht aus. Manchmal ist die Trauer so komplex, dass man wirklich zu einem Fachmann gehen muss. Und ich habe den Eindruck, nach dem, was du mir alles erzählt hast, dass man in so einer normalen Trauergruppe da gar nicht Herr drüber wird, weil es sehr viel mit deinen ganz intimen und persönlichen Dingen zu tun hat, die du vielleicht in so einer Gruppe gar nicht erzählst. Weißt du, was das ist, Domian? Domian? Ja. Also als ich meinen Unfall hatte mit 12 Jahren, ne? Mhm. Da war ich ja 14 Tage fast tot. Ja. Es ist einfach jetzt, 9 Enkelkinder zu haben, ist auch nicht so einfach. Mhm. Und Geschichten zu haben mit Kindern in Amerika, die da ihre Probleme haben. Und ich versuche mit Geld zu helfen, aber Geld hilft nicht immer. Mhm. Mhm. Und ich weiß, ich werde nie in der Hölle landen, weil die Hölle ist manchmal schon auf Erden, aber die hatte ich nicht. Ich begegne vielen, fast allen Menschen positiv. Mhm. Worauf willst du hinaus? Ich weiß nicht, ob ich mich auf irgendwas einlassen soll, was ihm Schmerzen eventuell bereitet, weil ich bin auch nicht mehr ganz gesund. Ich bin nicht umsonst jetzt im Ruhestand. Wen meinst du, wem Schmerzen bereitet? Diesen Mann. Den Mann, den ich jetzt kennengelernt habe. Karin, ich will dir mal so ganz aus dem Bauch, aus dem Lameng was sagen. Ja. Mach dir doch nicht so einen großen Kopf. Lasst euch doch zusammen mal auf eine, wenn vielleicht auch erstmal nur sehr gute und innige Freundschaft ein. Mach es dir doch nicht kaputt durch so viele Grübelei. Wenn da zwei Menschen sich gefunden haben und ihr euch ganz gut versteht, man muss ja noch nicht an Sex und weiß ich was alles denken, es ist doch auch gut, wenn ihr euch erstmal nur annähert und das ne. Wir haben uns angeschrieben, wir waren jetzt ein paar Tage verreist und ich habe ihn angeschrieben, weil ich Kommentare, als in der Türkei irgendwas da explodiert ist und er gesagt hat, interessiert mich so wenig, als ob in China ein Sack Reis umfällt, da habe ich nur, bin ich schreiend rausgerannt und habe gesagt, du, Ossi, du. Mhm. Also mich interessiert es, wenn Menschen auf Friedensveranstaltungen gehen und die da kaputtgeschossen werden. Da tut mir mein okay. Herz weh. Da hat er dich jetzt enttäuscht in seiner Reaktion. Ja. Okay. Karin, ich gucke gerade hier auf die Uhr. Mhm. Es sprengt gerade komplett unseren Zeitrahmen. Ich spüre, dass das sehr komplex bei dir ist. Und dass man das nicht in 10, 15 Minuten mal ebenso bereden kann. Ich rate dir dringend zu einer therapeutischen Behandlung. Und ich rate dir so von Mensch zu Mensch, dass du dich auf Dinge auch einlassen solltest. Weil es dir gut tut. Manche Dinge tun einem im Moment gut, aber später nicht mehr. Ja, aber so kann man sich auch alles kaputt denken. Domian, du bist ein klasse Typ und ich vor allen Dingen möchte ich dir mit meiner Lebenserfahrung, du bist ja ein paar Jahre noch jünger, aber du, Henry und ich, wir haben deine Sendung viele, viele Jahre verfolgt. Wir haben manchmal Lachanfälle gekriegt, wenn irgendeiner danach sich in eine Windel geschissen hat und irgendwo hingegangen ist und sich das wechseln lassen wollte. Aber Finnland ist bestimmt ein schönes Land. Ich kenne Norwegen sehr gut. Ich bin froh, dass ich nochmal die Chance hatte, mit dir zu reden. Sehr, ich bin auch nicht so ganz dolle gesund, aber sehr, sehr gerne. Das ist ein ganz anderes Thema. Du bist ein toller Typ. Ich danke dir sehr herzlich. Jetzt machen wir mal Schluss. Und du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich nochmal an. Und dann sehen wir mal, wie es dann weitergeht, okay? Ja. Alles Gute, von Herzen wünsche ich dir. Ich dir auch ganz bestimmt. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. 1.42 Uhr. Ich möchte euch unser Thema morgen sagen. In der Nacht morgen von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Verbrechen. Und ich möchte gerne morgen mit Menschen sprechen, die schon einmal Opfer eines Verbrechens waren. Also zum Beispiel eines Überfalls, einer Vergewaltigung, einer Gewalttat, eines Betruges. Und ich möchte auch gerne mit Leuten sprechen, die ein Verbrechen begangen haben. Wie denkt ihr darüber? Wie steht ihr dazu? Wie ordnet ihr das im Nachhinein ein? Also Thema Verbrechen. Gerne könnt ihr euch per Mail melden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder morgen auch während der Sendung anrufen. Heute freie Themennacht, wie immer dienstags und hier ist Florian. Florian ist 27. Guten Morgen, Florian. Jo, hallo. Florian, hallo. Um was geht's? Scheiß mal auf irgendwelche Decknamen, die ich jetzt angehabe. Ich bin Sklavenhalter, King Enstef, und ich rief schon mal am 25.09. unter dem Decknamen Marcel Alter 24 an. Also vor knapp 200 Wochen, da erzählte ich, wie ich die schwulen Sklaven so fertig mache und damit Geld verdiene als Master-Zuhälter. Ja, Moment. Hast du dich jetzt hier in die Sendung reingemogelt? Verdiene wohlwollend als Oberguru an meiner Sekte. Also es geht um die Sekte, Black Sun heißt die. Da machen wir jetzt mal gar keine Werbung für. Das werfen wir jetzt mal raus. Keine Sektenwerbung hier. Dann geht's weiter mit, frage ich meine Regie, mit Michelle. Mit Michelle und Chris. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Michelle, grüße dich. Und der Chris ist neben dir. Ja, genau, wir liegen hier schon auf der Couch. Ihr liegt auf der Couch. 23 Jahre, beide? Ne, 22. 22. Ich glaube, da ist irgendein Radio oder Fernsehen nicht ganz ausgeschaltet, was den Ton angeht. Ach so, ja, ich habe meinen Ton jetzt ausgeschaltet. Ja, bitte den Ton ganz ausschalten. So, ja. Michelle, weswegen habt ihr angerufen? Und zwar, wir haben beide irgendwie so ein Problem. Und zwar geht es darum, dass wir spielsüchtig sind. Mhm. Beide? Ja, beide. Ihr seid ein Paar? Ja. Ja, also wir können zu dritt reden, Chris. Du kannst auch. Ja, genau. Das ist sehr gut. Ihr seid, also hallo Chris erstmal. Hallo. Ihr seid beide spielsüchtig? Genau. Und ihr seid ein Paar? Ja. Ja. Wie lange seid ihr schon spielsüchtig? 6 Monate. Wie viel? 6 Monate. Wie kam es dazu? Also ich sag mal so, ich habe schon vorher gespielt, aber nicht so intensiv, wo ich dann gemerkt habe, dass mein Partner auch dieses Verlangen hat, immer spielen zu gehen. Dann unterhält man sich halt und sagt, guck mal, ich habe das und das gewonnen, sollen wir nicht mal zusammen gehen? Und immer wenn wir die Möglichkeit hatten, halt zusammen irgendwie spielen zu gehen, dann haben wir das auch halt zusammen gemacht. Mhm. Was spielt ihr, Chris? Ja, das sind hauptsächlich Glücksspiele, also das sind halt Spiele am Automaten. In so einer Spielhalle, so einer Spielothek, der Klassiker. Ja, genau, eine Spielothek. Ich bin sogar schon durch 14 gewesen, den bin ich auch schon mit meinem Ex-Freund da reingegangen. Mhm. Habt ihr schon Schulden deshalb? Nein, Schulden haben wir nicht. Arbeitest du, Chris? Nein. Und Michelle, arbeitest du? Nee, auch nicht. Ich habe gerade meinen Abschluss nachgeholt, meine mittlere Reife und bin jetzt auf Ausbildungssuche, aber das sieht halt sehr schlecht aus im Verstehe. Moment. Verstehe. Und Chris, warum arbeitest du nicht? Ja, weil ich zurzeit Probleme habe mit meinem Bein. Mit deinem Bein? Was ist denn da los? Ja, also ich hatte eine Operation. Mhm. Ja, jetzt muss ich halt noch ein bisschen verheilen. Ich kann mein Gelenk, also mein Kniegelenk nicht mehr richtig bewegen. Okay. Und, ja. Und was hast du vorher gemacht? Vorher habe ich Gebäudereinigung gemacht. Okay. Nun kostet Spielen ja Kohle. Woher habt ihr im Moment keine großen Einkünfte? Wie finanziert ihr das? Ja, also das ist so, zum Beispiel, sobald wir Geld haben, zum Beispiel wird erstmal geguckt, dass wir Essen halt einkaufen etc., alles Mögliche, was man braucht. Mhm. Und dann nehmen wir uns eigentlich immer vor, ja, diesmal gehen wir nicht spielen und dann nehmen wir halt trotzdem wieder Geld und dann stecken wir es dann trotzdem wieder in Automaten rein. Mhm. Ja, aber so viel Geld ist doch definitiv dann nicht da. Ihr müsst euren Haushalt, euer Essen müsst ihr finanzieren und dann bleibt doch nicht mehr viel übrig zum Spielen. Ja, was heißt nicht viel? Also ich sag mal so, manchmal das sind schon 200 Euro, die man dann so, sag ich mal, verzockt und dann kommt das oder läuft sich das darauf hinaus, dass man sich danach irgendwie Geld leiht, dass man dann wieder Plus hat, aber davon will man eigentlich dann wieder nur Essen kaufen. Aber dann denkt man ja, komm, kannst du doch mal einen Zehner spielen gehen. Ach so, ja. Das ist schon so weit, dass man so einen richtig krank macht irgendwie. Das ist wirklich eine richtige Krankheit, denke ich immer. Wie lange seid ihr beiden denn schon ein Paar? 6 Monate. Ach so, auch noch nicht länger. Ja, wir sind fast 7 Monate ja, zusammen. Also wir sind direkt schon zusammen so. Das ist voll verrückt dann, aber... Oh. Dann bin ich ja schon mal froh, dass ihr kein Kind habt, wenn ihr da so viel Geld ausgebt für diese Sachen. Ja doch, ein Kind habe ich. Ach, du hast ein Kind? Genau. Wie alt ist das Kind? Der ist 4. Und der lebt mit euch zusammen? Genau, der lebt mit mir zusammen. Das ist das ja, was mich dann halt immer aufregt, wo ich dann denke, so, ja, ich habe... irgendwie immer diese Lust zu spielen und ich möchte das gar nicht. Mhm. Also ich sag mal so, als erstes gucken wir immer, dass ich auf jeden Fall den Kühlschrank gefüllt habe und keine Ahnung. Also aber Michelle, da ist die Sache für mich jetzt noch gravierender geworden, wo ich höre, dass da auch noch ein Kind im Spiel ist. Ihr seid ja jetzt in einer Phase, wo man noch die Bremse ziehen kann. Und genau, ich habe mich schon versucht, irgendwie so Hilfe zu holen, irgendwie zu so einer Suchtberatung, aber ich weiß nicht, das ist mir dann auch irgendwie ziemlich unangenehm, da hinzugehen und zu sagen, ja, ich bin, also erstens, weil ich zum Beispiel so jung bin und dann als Frau, ich weiß es nicht. Ja. Siehst du das denn auch so, Chris? Würdest du auch zu einer solchen Beratung gehen? Ja, natürlich, aber ich weiß nicht, halt, ne, also alleine da hinzugehen, das dann auch beschämend. Deswegen rufen wir an, weil ich suche irgendwie die Lösung mit meiner Freundin zusammen, dass wir gemeinsam da irgendwie was finden, dass wir dann nicht mehr spielen gehen. Okay, ich sage euch mal ganz klar. Ich finde, ihr habt jetzt angefangen, Mist zu bauen. Und ihr lauft Gefahr, in eine Sucht reinzugeraten. Und das ist eine Erkrankung, eine seelische, psychische Erkrankung. Und wenn ihr beide jetzt schon mal bereit seid, vielleicht einen Schritt zur Hilfe zu gehen nach außen, dann macht es bitte. Ihr müsst euch nicht schämen, zu einer Suchtberatung zu gehen. Die Leute kennen nichts anderes. Das ist deren Job, sich den ganzen Tag mit so Dingen zu beschäftigen. Und dass du eine Frau bist, Michelle, ist denen völlig wurscht. Was meinst du, wie viele Frauen die als Klienten haben, die sie beraten? Und dass ihr jung seid, das ist für die auch nichts Besonderes. Also. Ja, für mich ist das irgendwie immer so komisch. So, ich sag mal, man hat ja eh mit viel Vorurteilen zu kämpfen, so als junge Mutter. Und wenn ich dann auch noch zu einer Suchtberatung als junge Mutter da hingehe und sage, wollen Sie mal, ich bin spielsüchtig oder ich. Michelle, ich unterbreche gerade. Das ist weniger schlimm, als wenn du weiter spielsüchtig bist und dein Kind vernachlässigst. Da müsst ihr beide einmal über euren Schatten springen. Das kann jedem passieren. Jeder kann irgendwie auf die schiefe Bahn geraten oder in eine Sucht geraten oder was weiß ich. So, das ist da muss man sich nicht verschämen. Man muss sich dafür schämen, wenn man nichts unternimmt und sich treiben lässt. Das ist schlimm. Da einmal hinzugehen, ich sag euch, das wird euch vielleicht das erste Mal peinlich sein. Aber beim zweiten, dritten Mal oder wie das dann weitergeht, ist das völlig normal und ihr werdet dann einen Weg rausfinden. Ich kann es euch nur wirklich dringend empfehlen und ans Herz legen, das zu machen. Dringend, so schnell wie möglich. Du hast, Michelle, Verantwortung für dein Kind. Und du darfst das nicht so weit kommen lassen, dass du Geld abknappst für die Dinge, die du eigentlich deinem Kind kaufen wolltest. Das geht nicht. Nee, so ist das ja nicht. Ich sag mal so, mein Kind steht immer an erster Stelle, muss ich sagen. Der kriegt schon das, was er haben will. Ja, und, noch. Mach mal so ein Jahr weiter, dann ist es vielleicht noch viel schlimmer. Ja, das weiß nicht, wie es enden wird. Ich sag mal, man geht auf Spielen, um so ein Glücksgefühl zu haben. Aber das ist ein Selbstbetrug. Es zieht dich immer weiter runter. Ja, das stimmt. Also das wirklich, ich merke jetzt schon langsam, dass ich an meine Grenzen komme, dass ich schon einige Sachen mache, zum Beispiel nach Geld fragen, weil ich mich damals niemals gewagt hätte oder so. Und immer wenn ich Stress zum Beispiel mit meinem Ex-Freund habe oder so, weil er halt sehr, sehr schlimm ist und auch gewalttätig mir gegenüber gewesen ist. Mhm. Und wenn so eine Situation zum Beispiel kam, dann habe ich immer meinen Stress abgebaut und bin dann halt dahin gegangen. Ja, genau. Das ist der Klassiker. Und man denkt, das baut den Stress ab. Ein paar Tage später hast du noch mehr Stress, wenn du nämlich die Kohle verloren hast und verballert hast. Ja, das stimmt. So. Ich versuche jetzt mal schon was anderes zu machen, aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin ja schon sehr dankbar, dass wir jetzt durchgekommen sind und dass wir hier irgendwie unsere Frust mal ablassen können. Ja, und ich sag's euch immer ganz klar, ihr müsst euch nicht schämen. Das ist keine Schande, wenn man mal was falsch gemacht hat im Leben. Aber ihr müsst euch schämen, wenn ihr nichts unternehmt. Und jetzt bitte ich euch gleich aufzulegen. Dann wird euch meine Psychologin, die Sabine, zurückrufen und euch ein paar gute Stellen und Anlaufstellen und Adressen an die Hand geben. Und dann, ja, das ist gut. Und dann bitte ich euch noch diese Woche da hinzugehen, so schnell wie möglich. Ja, das ist nett. Dankeschön. Chris und Michelle, ich drücke euch die Daumen, dass ihr schafft, aber ich bin guter Dinge. Wenn ihr beide es wirklich wollt, kommt ihr da raus. Das ist noch relativ kurz alles. Ja? Ja okay, dankeschön. So, jetzt legt ihr bitte auf und ihr werdet gleich zurückrufen von uns wieder. Okay, guck mal, wie süß. Okay, danke. Tschüss zusammen. Danke. Ciao. Tschüss. Und hier ist Sascha und Sascha ist 28. Guten Morgen, Sascha. Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits, Domian. Ja, Sascha. Also mein Anliegen, warum ich anrufe, ist folgendermaßen. Ich hatte mich in einer Frau verliebt durch unnatürliche Dinge, also untypische Dinge. Wir hatten einen Dreier gehabt. Mhm. Wer ist wir? Ich und ihr Ex-Freund. Ja. Und das hat sich so ergeben, mehr oder weniger, sie wollte es, weil sie schon vorher an mir Interesse hatte. Ach, da waren die beiden noch zusammen? Nein, die waren schon getrennt. Und dann gab es einen Dreier mit Richtig, genau. Das ist ja eine kuriose Konstellation. Ja, sehr kurios. Bist du mit ihm befreundet? Ja, ist mein bester Freund. Ach so, okay. Ja. Mhm. Und wie das denn eben so war, wir hatten uns dann, ob man es glaubt oder nicht, hatten uns dann in dieser Nacht verliebt. Mhm. Und die Guteste heißt Jenny. Mhm. Er ist 23, ich bin ja wie gesagt 28 Jahre alt und da gab es sehr viele Schluss machen, wieder zusammenkommen, weil sie eben keine Gefühle zeigen konnte. weil sie das so nicht bekommen hatte. Und es ist alles ganz schön verwirrend, weil ich habe dann gehört, dass sie in andere Beziehungen das konnte und dass sie dann aber auch fremdgegangen ist öfters und nicht immer so die ehrlichste war. Mhm. Und das hat mich alles ganz schön runtergezogen, weil ich eigentlich kein Mensch bin, der eine Beziehung ja in den Sand setzt. Ich bin einer, der aus einer vierjährigen Beziehung kam, bevor ich mit ihr zusammengekommen bin. Mhm. Und ich denke immer alles, ja, für das, was sich lohnt, sollte man auch kämpfen. Mhm. Okay. Ja. Wann war denn, wie lange liegt, wann war dieser zündende Dreier? Wie lange liegt das zurück? Der zündende Dreier liegt jetzt ungefähr knapp 5 Monate zurück, um ehrlich okay. zu sein. Und der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge heute ist, also die Mutter ist überhaupt nicht gut auf mich zu sprechen. Ich bin am Boden zerstört, weil die Frau mir eben sehr viel bedeutet. Die Mutter von ihr ist nicht gut auf dich zu genau, sprechen. Genau, ja. Richtig, mhm. ja. Also die hält von mir nicht wirklich viel, weil ich bin aus privatgründlichen bin ich dementsprechend in Therapie, weil wir hatten Todesfälle gehabt mhm. und die habe ich dann dementsprechend erstmal verarbeiten müssen und konnte dann meine Arbeit nicht weiterführen. Seid ihr denn zusammen oder nicht? Nein, nein, wir haben uns, ich hatte mich am Mittwoch getrennt, weil sie ist mehrmals handgreiflich geworden. Mhm. Das muss man sich jetzt so vorstellen, wenn ich mich entweder, wenn sie gedacht hat, ich hätte Schluss gemacht, hat sie mich geschubst oder hat mir in so einen Plexus reingedrückt. Und das letzte Mal, weil es am Mittwoch, da habe ich mich getrennt, weil mit der Frau einfach überhaupt nicht mehr zu reden war. Sie meinte wohl, dass wir wohl zusammengehören, weil wir dementsprechend unterschiedliche Menschen wären. Das ist für mich also keine Aussage gewesen. Mhm. Ich hatte dann auch mehrmals versucht, mit ihr darüber zu reden, auch auf sie einzureden. Ja. Aber sie hat mich dann mit so einem ich sag jetzt mal dummen Grinsen angeguckt oder mehr oder weniger, ja, wer bist du eigentlich, was willst du von mir? Und mich dann doof angelacht und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ich mach Schluss. Was sagt denn eigentlich dein bester Freund dazu? Er kennt sie ja nun auch sehr gut, da er mit ihr zusammen war. Ja, er meinte zu mir von Anfang an, lass die Finger von der Frau, die ist beziehungsunfähig. Wie lange war er mit ihr zusammen? Auch 4 Monate. Ah ja. Mhm. Ja. So, und jetzt rufst du mich an. Warum? Ja. Ja, Domian, die Sache ist ganz einfach so. Zum Ersten will ich erstmal den Schritt wagen, der Frau zu zeigen, wie sehr dieser Mann sie wirklich geliebt hat. Zum Anderen ist es mir auch wichtig, dass... Welcher Mann? Du? Genau ich. Mhm. Genauso ist es mir wichtig, dass du mir vielleicht sagen kannst, wie ich mit dieser ganzen Situation umgehen soll. Weil es belastet mich einfach zutiefst. Aber du hast dich jetzt von ihr getrennt und du willst ihr zeigen, wie sehr du sie geliebt hast. Genau. Das heißt, willst du sie zurückhaben? Eine Seite möchte sie schon zurückhaben. Alle sagen so, nein, ich soll das lassen. So, es gibt zwar auch Freunde, die sich da einsetzen und machen und tun. Aber im Grunde, zugrunde genommen denke ich mir auch so, dass alles, was passiert ist, das ist schon sehr krass gewesen. Ja, auch allein schon mit der Handgreiflichkeit. Die erzählt ja auch rum, ich hätte sie geschlagen. Ich würde niemals eine Frau schlagen, Domian, glaub es mir. Wie hat sie denn jetzt darauf reagiert, dass du gesagt hast, Schluss, Ende? Wie sie darauf reagiert hat, kann ich dir erklären, gerne. Also ich hatte an dem Mittwoch Schluss gemacht mit ihr und es war folgendermaßen so gewesen, dass, wie gesagt, ich versucht hatte, auf sie einzureden, ich auch den Tränen nah war und sie nicht den Schluss mit ihr gemacht hat, weil sie den gebrüllt hat und mir den Satz dann an den Kopf geworfen hat, so, jetzt weißt du, dass du nicht mehr zu brüllen hast. Gut, ich habe dann gesagt, okay, ich mach Schluss, wollte denn die Bilder von uns haben. Ja, und dann hat sie mich mehrmals geschubst, auch aus der Türe geschubst, in den Rücken reingeschubst. Und ja, so ist das eigentlich schlussendlich alles gekommen. Was ist denn toll an dieser Frau? Was toll an dieser Frau ist, das ist nicht gerade einfach zu erklären. Sie hat so ein gewisses, wie soll ich erklären, die gibt mir dieses gewisse Etwas von, die tut mir nicht alles hinterhertragen. Verstehst du, ich möchte auch mein eigenes Ding regeln. Es gab viele Frauen, die haben das eben nicht getan. Mhm. Aber was wiederum die Frau mir nicht gibt, ist diese Liebe und Zärtlichkeit, weil sie ist füreinander einfach da sein, einen in den Arm nehmen. Aber das ist doch genau der entscheidende Satz, Sascha. Das ist der Satz, der letztendlich ein Urteil fällen könnte über diese Geschichte, nämlich lass die Finger von der Frau. Ja, wenn du mir das schon selber sagst, Domi, dann muss ja was da dran sein. Ja. Ich sag's so spontan aufgrund dessen, was du mir gerade nur erzählt hast. Ja, da gibt's viele Sachen. Ja, ich glaube, wenn wir weiterreden würden, kämen da noch viele heftigere da Sachen. Ja, einiges zum Vorstellen, glaub mir. Mann, nun ist die Sendung gleich vorbei, du hörst es im Hintergrund, die Musik läuft. Ja, ja, klar, meine Intuition ist, Sascha, lass die Finger von der Frau. Es war ein Versuch, aber so what, lass es sein und auf zu neuen Ufern. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei, Sascha. Ich danke dir, Domian, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Alles Gute, entschuldige, dass es so kurz war. Kein Thema, tschüss. Kein Thema. Jo, tschüss. In der Technik heute, Martin Dannhauser, morgen heißt unser Thema Verbrechen. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.